Hast du schon einmal über Rassismus gelacht? Das scheint eine absurde Frage. Rassismus ist ein ernstes Thema, über das man nicht lachen sollte. Trevor Noah, der 1984 in Johannesburg, Südafrika, auf die Welt gekommen ist, macht das aber möglich. In seiner Autobiografie erzählt er Episoden aus seiner Kindheit in Südafrika. Denn er ist etwas Besonderes. Als Sohn einer schwarzen Mutter und einem weißen Vater war seine Geburt ein Verbrechen. Bis 1994 herrschte in Südafrika Rassentrennung und Schwarze und Weiße durften keine Beziehung, geschweige denn ein Kind, miteinander haben. Heute ist Trevor Noah ein erfolgreicher Comedian in den USA. Seit 2015 ist er Hauptanchor der Comedy-Serie The Daily Show, vergleichbar mit der deutschen Heute-Show. Und damit ist er Nachfolger des großen amerikanischen Comedian Jon Stewart. In seinem Buch beschreibt er die absurden Geschichten seiner Kindheit. Zum Beispiel, wie er in der Öffentlichkeit die Hand einer anderen, helleren Frau halten musste, weil er zu Hilfe seine schwarze Mutter war. Und wie er seinen Vater mit Papa-Rufen durch die Straßen treiben konnte. Er beschreibt, wie rassistisch eine Überwachungskamera sein kann und wie ein Polizist seinen wehrlosen Tower-PC erschoss. Über Rassismus sollte man nicht lachen. Über Trevor Noahs Biografie ist das erwünscht. Prädikat lesenswert. Das Buch heißt auf Deutsch Farbenblind. Es ist beim Blessing Verlag erschienen und ist ab 19,99 € zu haben. Die englische Version Born a Crime ist bei John Murray Press erschienen und kostet in der Buchhandlung 10,99 €.